Ja, dann freue ich mich jetzt auch im Namen der internationalen Gruppe Bremen, Lars Quadfasel auf dem Podium begrüßen zu dürfen, um kurz den Referenten vorzustellen. Lars ist Mitglied in der Gruppe Lehmann-Lehn und außerdem in der Hamburger Studienbibliothek assoziiert, einem Zusammenschluss für die Aneignung und Entwicklung kritischer Gesellschaftstheorie. Neben ihrem Bibliotheksbetrieb unterhält die HSB Arbeits- und Lesegruppen und sie führt darüber hinaus Diskussionsveranstaltungen durch, wie zum Beispiel auch den negativen Nachmittag als regelmäßigen Termin jeden letzten Donnerstag im Monat, im Rahmen dessen auch der Sonntag im Monat, im Rahmen dessen auch der folgende Vortrag bereits einem Probelauf unterzogen wurde. Daneben publiziert Lars in Zeitschriften wie Konkret und Jungle World sowie in verschiedenen Sammelbänden zu Themen der Kritik der Kulturindustrie und des Postfaschismus. Zu nennen sein dürften die Artikel wie Fun auf Deutsch heißt Stahlbad oder auch die zusammen mit Carmen Dehnert oder beziehungsweise Carmen Dehnert und Sonja Witte verfassten Beiträge Wenn der braune Großvater erzählt und Wenn Deutsche zu sehr lieben aus den beiden Sammelbänden der Initiative Not a Love Song. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch die sehr lesenswerte Artikelreihe Gottes Spektakel zur Metakritik der Religion und Religionskritik, die kürzlich im Extrablatt erschienen ist. Im Folgenden soll nun ein Epitaph auf die antideutsche Bewegung formuliert werden. Das Vortragsthema schließt also an die Frage an, was 20 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung und damit 20 Jahre nach Aufkommen der Forderung Nie wieder Deutschland aus jener Strömung geworden ist, die, wie es im Ankündigungstext zu Lars Vortrag heißt, einmal mit dem Versprechen einer Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit angetreten war. Demgegenüber sei heute eine Vergreisung zu konstatieren, eine Vergreisung, die sich etwa darin äußere, dass bestimmte Einsichten kritischer Gesellschaftstheorie etwa zur Selbstkritik des Kritikers vergessen worden zu sein scheinen. Ein Umstand, der wiederum auf das Objekt der Kritik die deutschen Zustände zurückführt und die Frage aufwirft, inwiefern diese sich gewandelt haben und so besagte Vergreisung provoziert haben könnten. Zur Beantwortung dieser und anderer Fragen möchte ich nun das Wort an den Referenten übergeben.